Willkommen, meine Damen und Herren, zu Hender TV mit einer erneuten Ausgabe mit den News von dem heutigen Tag, von dem 6.6.2024. Mein Name ist Frank TOP und ich stelle Ihnen heute die möglichen Auswirkungen des Dexits vor. Meine Damen und Herren, geschweige denn, dass der Dexit kommen würde, er würde sehr ausführliche und sehr erhebliche Auswirkungen auf den deutschen Markt bewirken. Denn wie wir bereits erkennen konnten, hat der Dexit bzw. der Brexit sehr starke Auswirkungen auf den britischen Markt gehabt. So profitiert Deutschland von einer Gemeinschaftswährung, dem Euro, mehr denn je. In einem Wirtschaftsraum von in etwa 450 Millionen Einwohnern, den EU-Wirtschaftsraum, profitieren die Bürger von der Einheitswährung Euro. In Deutschland fällt jeder vierte Arbeitsplatz mit dem Euro im Vergleich zusammen. Das heißt, viele der Euro weg, würden diese Arbeitsplätze gefährdet werden. Deutschland als Exportnation profitiert von dem Euro in dem Maße, dass es Handel treibt mit EU und Drittländern. Gemäß einer Statistik handelt Deutschland am meisten mit den USA mit 157,96 Milliarden Euro im Jahr 2023. Auf den zweiten Platz entfällt Frankreich mit 120,17 Milliarden Euro und Niederlande mit 115,41 Milliarden Euro. Auf den vierten Platz folgt China mit 97,33 Milliarden Euro und Polen mit 91,95 Milliarden Euro. Auf den nächstfolgenden Plätzen folgt Italien, Österreich, Vereinigtes Königreich von Großbritannien, die Schweiz, Belgien und Spanien. Von diesen Ländern befinden sich jeweils Frankreich, Niederlande, Polen, Italien, Österreich, Belgien und Spanien in der EU. Damit Sie wissen, Schweiz ist ein unabhängiges Land und befindet sich außerhalb der EU-Schranken. Ja, meine Damen und Herren, der größte Teil des deutschen Handelsvolumens im Jahr 2023 entfällt mit mehr als 54%, das Deutschland mit EU-Ländern abwickelt. Damit Sie wissen, der europäische Binnenmarkt wird durch vier Faktoren bestimmt. Es ist zum einen der freie Verkehr von Waren, ohne den der Handel zwischen den Staaten mit Zöllen belegt wäre, die von den Verbrauchern zu zahlen wären. Hinzu kommen der freie Personenverkehr, die Dienstleistungsbranche und der Verkehr des Kapitals. Im gesamten EU-Raum profitieren wir insgesamt davon, dass Handelsbarrieren nicht stattfinden. Das heißt, dass Zölle wegfallen, die wir zu zahlen hätten, wenn wir den Dexit einführen würden, den im Grunde auch die AfD-Fraktion befürwortet. Der Export würde sich somit insgesamt verteuern, denn die Wechselkursschwankungen würden dazu führen, dass sich die Waren und Dienstleistungen verteuern. Insgesamt beziffert sich der Schaden, würden wir den Euro im deutschen Raum abschaffen, auf 690 Milliarden Euro Verluste nach 5 Jahren. In diesem Zeitraum fiele das Bruttoinlandsprodukt um etwa 5,6% in den nächsten 5 Folgejahren weniger aus. Das wäre ein immenser Schaden für die deutsche Wirtschaft.